hört ihr mit God's Plan auf Fritz. Daniel Klaus und Cyber Humsi stehen gerade in der Columbia-Halle inmitten von lauter Menschen, die tanzen und sich auf den nächsten Act freuen. Und ganz wichtig für alle Leute, die hier nicht mit uns stehen können, ne, Daniel Klaus, man kann das Ganze über eine 360-Grad-Kamera heute mitverfolgen, ja, auch genau, wenn man nicht hier sein kann. Genau, also auch wenn ihr jetzt gerade in der Menge steht und so wie ich ein bisschen klein seid, einfach Handy rausholen, fritz.de/fritz20, dann könnt ihr auf die 360-Grad-Kamera zugreifen, die wir auf der Bühne aufgebaut haben. Und dann quasi auch nochmal den Künstlern auf der Bühne unter die Leggings gucken. Unter die Leggings und einmal auch natürlich das schöne Publikum anschauen, was hier ist. Ja, das stimmt. Zum Beispiel, apropos schönes Publikum. Patrizio heißt dein Freund. Olivia. Hi. Du hast hier gerade schon in deinem roten Top hier sehr auffällig getanzt, obwohl ja eigentlich nur Übergangsmusik war. Ich war sehr auffällig, also ich nehme mich mal auf Kopf. Du bist mir gleich ins Auge gefallen. So, wegen Leoniden warst du heute hier, kann es ja sein? Ja, aber unter anderem auch wegen Sido. Sido finde ich ziemlich geil. Läuft auch schon im Backstage rum und die Fritzhörer unter euch werden wissen, Olivia hat uns natürlich auch gerade schon erzählt, Sido, jemand, den sie persönlich auch gerne mal hier oder da im Club im Backstage trifft, so ist es dir natürlich auch schon passiert. Ja, also ich habe ihn ein einziges Mal getroffen, das war ein Pearl gewesen, er hat mir auch die Karten gewonnen und es war ein cooler Typ. Also du wirst ihm heute quasi zugrüßen. Er wird dir zuzwinkern nachher auf der Bühne. Na, ich hoffe doch. So, und auf jeden Fall vielen Dank, dass du jetzt schon deine Hüfte shakest, ja, auch wenn noch keine Band da ist. Wir sehen also, du bist schon warm getanzt. Ist das richtig? Auf jeden Fall. Also wir bereiten jetzt vor auf die nächsten Bands, auf die nächsten Auftritte. Leoniden haben wir gerade auch gesehen, waren super. Haben wir jetzt zum zweiten Mal live gesehen, waren richtig, richtig gut. Und ja, wir freuen uns auf die nächsten Auftritte und vor allem dann auf den Hauptact Sido. Ganz kurz auch mal Style-Check, muss ich sagen. Olli, dein Outfit ist unfassbar geil. Du hast eine rote Bluse an, roten Lippenstift, roten Nagellack. Wie lange hast du das geplant, dass du das heute so anziehst? Weil das passt nicht durch Zufall alles zusammen. Nein, Zufall war es nicht. Ich interessiere mich generell für Mode. Ich mag Style, ich mag alles, was glitzert und ein bisschen so Glamour ist. Fehlt aber noch das Fritzgelb. Du bist rot, aber gut, dass wir jetzt das Mikro dir vor die Nase halten. Na, ein Glück, aber beim Fritz-Mikro ist auch was Rotes dabei. Achso, ich sagte, weil sie gerade mit ihrem roten Lippenstift drauf rumgeknutscht hat. Nein, so weit gehen wir jetzt noch nicht. Es ist noch zu früh dafür. So weit gehen wir jetzt aber nicht. Auf meine löchrigen Socken hat mich zum Beispiel noch niemand angesprochen heute. Vollkommen egal, wir hören jetzt Tiger Town mit Warriors. Einen schönen guten Abend euch.